Mach das, ne? Ja, du machst doch. Ist ja, mir, ja. Mir du machst irgendwas halt. Ich mach irgendwas. So wie sich das gehört. Ich geb dich auf einen Scheiß, Digga. So. Genau, jetzt. Eins. Go Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger und das ist die Sendung für den 5.11., die wir heute an diesem Sonntag aufzeichnen. Und zu Gast habe ich den Marcel Seehuber, der zusammen mit Moritz Springer einen Dokumentarfilm filmt. Gefilmt hat eigentlich. Gefilmt hat, ja. Genau, und jetzt seid ihr noch am Schneiden. Ja. Also wir haben die letzten 4 Jahre dran rumgefilmt und im Moment ist es so, okay, heute ist Sonntag, sprich der Frank in München, unser Cutter, der schneidet gerade dran, wir untertiteln und hören uns stundenlang Interviews an und wählen aus und wir basteln dran rum und wir versuchen gerade Geld zusammen zu kratzen. Wozu braucht ihr die Kohle? Ihr habt den Film doch schon gedreht. Jetzt muss er nur noch irgendwie vom Fleißarbeit vom Rechner verbracht werden. Ja, die Fleißarbeit vom Rechner ist eigentlich der längste Prozess gefühlterweise beim Dokumentarfilm. Also, wo man dann wirklich von Montag bis Freitag so einen 9-to-5-Job quasi hat. Und der Schnittraum kostet, der Cutter will irgendwie was essen, trinken und so, von was leben. Ach so, der macht es. Ist kein Kumpel von euch oder gehört nicht zum Team. Er ist ein Kumpel, der gehört zum Team und der macht uns einen super Preis, aber es kostet einfach doch eine Stange Geld, wenn du dann 4 Monate am Film schneidest. Und ihr habt ja bei Start Next, das ist so ein Kickstarter oder sowas, ne? Habt ihr Start Next sind wir. So ein Kickstarter-Projekt gemacht. Und wie viel müsst ihr da zusammenbekommen? Ja, bei Start Next mindestens jetzt 8.000, damit ist der Schnitt gedeckt, aber das Ziel ist dann eigentlich 15, weil wir einfach nur, es gibt dann nur die Soundmischung und einige andere Postproduktionsschritte, die gemacht werden müssen. Wir sind dann überlegen, ob wir so Animationen reinmachen, um dem Zuseher so ein bisschen Anarchismus plastischer darzubringen, ne? Und das brauche einfach auch, selbst wenn die Leute für ohne Kohle oder besser gesagt für wenig Kohle mitarbeiten, dann musst du die Technik zahlen und da geht wahnsinnig viel Geld drauf bei so Filmereigeschichten. Und wir machen das schon auch also fürs Kino so und dann hast du nochmal andere Ansprüche, wie wenn du jetzt nur so ein Guerilla-Projekt machst. Ah ja. Und was haben wir jetzt da gerade gehört? Juanita Piquete, was ist das? Ah, Juanito Piquet ist aus Barcelona, einer unserer Protagonisten im Film, so ein spanischer, bisschen älterer Anarchist, großer Dead Kennedys-Fan und den haben wir begleitet, weil der in so einer Kooperative dabei ist, Cooperativa Integral Catalana, die so eine Transformation der Gesellschaft anstreben. So Anarchisten und andere, die da recht aktiv sind und früh viele Dinge tun. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein Ökodorf oder was? Nee, die sind in Barcelona und die bauen so ein Netzwerk auf. Also da gibt es schon auch so Landwirtschafts Kooperativen, die da mitmachen, aber das, die wollen wirklich auch so Produktionsstätten aufmachen, wo ganz viel Software fürs Internet entwickeln die auch. Also verschiedene Leute machen verschiedene Sachen. Es sind so 3000 Leute, die in der Kooperative ungefähr zusammenarbeiten. Ja. Manche mehr, manche weniger. Dann gibt es auch Wohnhäuser, also ganz verschiedene Teilbereiche des Lebens wollen die quasi alternativ organisieren. Mhm. Ja, ich war ja gerade eben auf deiner Webseite, das ist, die heißt www.projekta-film.net und da werden auch die einzelnen Projekte kurz angerissen und da habe ich eins gelesen, was mich interessiert hat, das war Enric Duran aus Spanien. Mhm. Was ist das für ein Typ? Wie hat der, da steht hier antikapitalistischer Aktivist, der hat 39 Banken um fast 1,5 Millionen Euro erleichterte und jetzt im Untergrund lebt. Ja. Der ist auch verbunden mit dieser Kooperative, der ist da mit, so ein Mitbegründer, deswegen sind wir auf den auch damit gestoßen und der hat sich einfach von 36 Banken kleinere Kredite ausgeliehen, insgesamt war es dann 500.000 und dann hat er 2009, aber nagel mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, hat er gesagt, ja liebe Banken, die Kohle gibt es nicht zurück, die habe ich in sozialrevolutionäre Projekte gesteckt und ihr könnt schauen, wo er bleibt. Hat es öffentlich gemacht, ist dann untergetaucht, war dann mal wieder auch bei Gerichtsverhandlungen da. Im Moment ist er im Untergrund. Und der, mit dem werden wir darüber sprechen. Die haben jetzt auch gerade ein anderes neues Projekt begonnen. So eine eigene Währung wollen die jetzt aufmachen. Also die sind alle sehr umtriebig. Wir haben ja viel Zeit. Ist ja, Arbeitslosigkeit ist ja da ganz groß, ne? Spanien. Eben. Ja. Eben. Also da geht... Also wir waren in Griechenland, in Spanien, in der Schweiz und in Deutschland unterwegs und du merkst halt schon, dass in Deutschland, mein Gott, da hast du halt so Politaktivisten, Leute, die einfach politisch interessiert sind, solche Strukturen, aber in Spanien und Griechenland bekommt es einfach dadurch, dass du ganz viele eine Notwendigkeit haben, weil sie arbeitslos sind, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können, weil sie riesige Schulden haben, bekommt dieser, gibt es einen Druck, dass man einen gesellschaftlichen Wandler irgendwie macht, ja. Ja gut, sollen wir mal ein Lied spielen? Du hast heute die Musik ausgewählt. Gern, muss ich gucken. Ja. Spiel mal was Griechisches, oder wie? Ja, kann ich gerne machen. Also da, wo ich das, was ich nicht lesen kann, gehe ich mal davon aus, es ist Griechisch. Ja, zwei griechische Tracks ja. Gibt's. Schau mal, lass uns überraschen. Ja, okay. Oh. Σαν λουλούδι λευκό στην πλαγιά ενός βουνού πανεβαίνω κι όσο φτάνω μακραίνεις ξανά δρόμους, μόνο δρόμους διαβαίνω κυνηγάω τη σκιά μου κι όσο ψάχνω μακριά μου. Ja, was ist das jetzt hier? Ja, Rüdi, da hast du voll vorbeigetippt. Vorbeigetippt? Das ist die Musik, die ich von dir bekommen nee. Hab. Das war irgendeine griechische Nummer. Wir haben dann unterwegs natürlich Musik eingesammelt, aber ja. Das hat mit dem Film gar nicht viel zum Tun gehabt. Das war einfach nur so griechische Mucke, die wir mitgenommen haben. Ach so. Und ich habe hier einfach ein paar Tracks reingeschmissen und du siehst, wir können das Griechisch nicht lesen, deswegen war es beim Dreh auch aber schwierig. Aber man kann es ja auch hören, ne? Und, und man kann es hören, aber es ist auch so, dass wir nicht auf dem üblichen Punk-Dingens rumreiten wollen in dem Film. Ja. Punk hat ja irgendwie mit Anarchie zu tun und umgekehrt, aber irgendwie ist, auch nicht. Deine Verbindung ist schlecht. Hallo, deine Verbindung ist scheiße. Oh. Ja, irgendein Handy an oder sonst irgendwas. Nee. Da ist irgendwas, der Wurm drin. Ich rufe jetzt gerade nochmal an, okay? So, das kann passieren. Diese super Technik hier. Es ist halt auch weit nach Altötting. Es ist sehr weit. Ja, und wir waren ja auch schon 38 Minuten verbunden. Ja, es ist auch irgendwie jetzt gerade wieder schlecht. Red mal. Der Marcel ist wieder hier. Ja, aber du bist absolut am Kratzen. Am Kreizen. Es ist schlimm. Schlimm? Ja. Pass mal auf. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt red mal was. Ja, ich bin... Ah ja, alles klar. Der Rechner hat gerade komische Geräusche gemacht. Ja, genau. Genau. Komische Geräusche, so kann man es auch bezeichnen. Ich schließe mir noch ein paar Fenster. Ah. Also, Marcel, wie lange dreht er schon an dem Film? 4 Jahre oder 3,5. 2011 im November beim Castor-Transport haben wir begonnen. Also das, der Teil von Deutschland, da geht es dann wahrscheinlich dann um den Castor-Transport. Da habt ihr ja, wir müssen mal gucken, hier auf eurer Webseite, da habt ihr diese, wie heißt die Frau nochmal? Hanna Poddich haben wir begleitet. Genau, die habe ich schon mal, da gibt es schon eine Doku mit ihr, ne? Habe ich irgendwo genau, gesehen, ne? Kommt öfter im Fernsehen vor, war ja auch bei Markus Lanz dann. Stimmt, und hat ja Büchchen geschrieben und ist da ganz umtriebig. Und die ist unsere deutsche Protagonistin. Ja. Und die haben wir so begleitet. Beim Castor, dann noch bei einer Blockade in Gronau. Ein unbekannteres Lager, wo aber eigentlich, ich glaube, monatlich fast Atommüll raus und reingekarrt wird. Ja. Und haben sie dann bei Vorträgen begleitet und so weiter und so fort. Was man macht, wenn man Leute dokumentarisch begleitet. Ja, und was war das internationale Anarchistentreffen 2012 in der Schweiz? Ja, das war das Größte. In der Schweiz hat sich doch, ich weiß ja nicht, was du weißt, in der Schweiz hat sich doch Bakunin damals, nachdem er irgendwie aus der Internationalen rausgeschmissen hat, 1800 irgendwas 70, ja, hat sich Bakunin dort, haben die anarchistische Internationale gegründet. Und das wird dann irgendwie jedes Jahr gefeiert oder was? Nee, die haben das dann in den, also es wurde schon immer mal wieder gefeiert, aber ja, jetzt sehr lange nicht und vor allem nicht besonders groß. Und das war das erste Mal, dass da Anarchisten aus der Schweiz und aus anderen Ländern zusammen da ein großes anarchistisches Treffen organisiert haben. Ich verfolge da dieses, in der Schweiz gibt es ja auch so eine Grundeinkommen-Geschichte, ne? Ja. Grundeinkommen-CH verfolge ich ab und zu. Mhm. Die sind da ziemlich weit vorne. Geht da was? Ja, die sind auf jeden Fall aktiver als jetzt bei uns in Deutschland. Ja, ich war mal in diesem Grundeinkommenverteiler hier, aber ja, da hatte ich dann auch das Gefühl, dass nicht so viel passiert. Aber in der Schweiz ist ja so, wenn man ein paar Stunden arbeitet, dann hätte man für Deutschland schon wahrscheinlich das Grundeinkommen. Ja, wahrscheinlich. Da hat sich ja sogar irgendwie, die Apothekerverband hat sich beschwert über Aldi in der Schweiz, weil man an der Kasse bei Aldi mehr verdient als Apotheker. Also als angestellter Apotheker. Apotheker in der Schweiz? Ja. Ja. Okay. Ja, und Aldi hat dann gemeint, ja, was soll man machen? Wir können den Leuten halt so viel bezahlen, weil wir so viel Einnahmen haben. Ja. Und irre. Ja. Ja, das sind natürlich Länder, weißt du, wenn der Kapitalismus so funktioniert und so läuft, dann sind natürlich alle zufrieden. Ja. Irgendwie. Irgendwie ja, ist man natürlich nicht zufrieden, weil es ist ja trotzdem unfrei, aber die Leutchen sind halt schon so, dass wenn deine ganzen Bedürfnisse befriedigt sind und du ein gutes Gehalt kriegst und fett dir jeden Scheiß leisten kannst und alle deine Drogen oder was dich glücklich macht, dann denkst du nicht darüber, dass irgendwas sich ändern muss. Ja, anders wie halt jetzt in Griechenland zum Beispiel. Mhm. Was habt ihr da erlebt? Ja, wir waren hauptsächlich in Athen unterwegs, mhm, in Exarchia, das ist so ein alternativer Stadtteil, der Stadtteil der Anti-Autoritären. Das ist gar nicht groß, das Gebiet, das ist da, wo 2008 auch der Alexandros Grigoropoulos erschossen wurde und wo dann ganz die Riots auch immer ausgehen. Ein Stadtteil, wo es heißt, dass die Polizei oder die eigentlich da nur in Mannschaftsstärke rein und mit Riot-Polizei rein, also nicht mit, also gibt es keine Patrouillen von normalen Polizisten. Also keine Strafzettel. Strafzettel kriegst du wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Aber dafür kann es dir passieren, dass das Auto angezündet wird. Ah, ja. Dort waren wir beim Parco Navarino, im besetzten Park. Mhm. Den haben die dann 2009 im Grunde, also im Dezember wurde der erschossen, ja. Mhm. Und im Früher haben die dann diesen Park gegründet, auch irgendwie so ein bisschen mit dem Hinterkopf, mit dem Andenken an ihm. Nach diesen großen Riots, die einfach den Leuten wahnsinnig viel Energie gegeben haben, weil die einfach die Staatsmacht überrumpelt haben und eigentlich 2 Wochen oder was Ausnahmezustand in Athen war und eine große Revolte. Und dann haben sie ganz viele Plenars, ganz viele Versammlungen, ganz viele Räte gegründet. Hausbesetzungen hat es ja immer schon da gegeben, aber sind vielleicht auch noch ein paar dazu gekommen. Und man hat so mit Selbstverwaltungsprojektchen mehr und mehr angefangen. Und der Anarchismus ist jung in Griechenland, aber groß. Distanziert sich auch anders wie in Deutschland, ganz anders von den Kommunisten. Also es sind einfach da zwei paar Stiefel, weil da die Kommunisten ja in der Regierung sitzen. Mhm. Entschuldigung, im Parlament, nicht in der Regierung, im Parlament. Die kommunistische Partei. Und und da gibt es eine riesige antiautoritäre Bewegung, die natürlich in Europa und auf der Welt wegen den Straßenschlachten berühmt sind. Gibt auch viel so Touris, die da zu den Straßenschlachten runterfahren. Aber es passieren halt ganz andere interessante Dinge. Eben dieser Parco Navarino, so Anwohner, Anarchisten, Linke, sonst was, die haben halt so einen Parkplatz besetzt und haben da den Beton aufgerissen mitten in der Stadt und haben aus dem Parkplatz, das hätte wahrscheinlich ein Bürogebäude hätte da drauf kommen sollen, und aus diesem Parkplatz haben die dann einen Park gemacht. So mit Bäumen und Gras. Ja, haben Bäume gepflanzt, haben schweres Gerät benutzt und gibt so einmal in der Woche gibt es Kino, dann gibt es einen Kinderspielplatz, dann sind manchmal da irgendwelche öffentliche Aktivitäten und politische Aktivitäten. Also es ist ein Platz, wo man auch irgendwie unkommerziell rumhocken kann, sein Bierchen trinken oder so. Und der aber auch ein Platz der Auseinandersetzung ist. Also zum einen gibt es natürlich da schon immer wieder Ärger mit Polizei. Und zum anderen gibt es natürlich auch so eine Sache, Ärger zwischen den Menschen. Also dann mit Junkies oder zwischen den Junkies und den Anarchisten. Also das ist eine sehr aufgeladene Stimmung in einem Land, das so finanzmäßig den Bach runtergeht. Und wo auf einmal... Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in Griechenland warst, noch aber man nie, hat in Griechenland nie. Eigentlich so Obdachlose gab es da eigentlich nicht so wirklich. Ja. Und jetzt gab es halt Unmengen davon. Und du merkst richtig, wie das Land so ein Bach runtergegangen ist. Die Stimmung war da schon ziemlich depressiv. Vor 2 Jahren war das. Ja, wie war das, wie hat sich das dann für dich bemerkbar gemacht? Geschäfte, gab es nichts mehr zu kaufen oder... Ja, ich meine, generell, es gab halt dann weniger Verkehr in Athen. Du hast halt dann natürlich krasse Drogenproblematik. Auch die Flüchtlinge, die gerade Griechenland, also in riesigen Zahlen in Griechenland ankommen. Also es waren 130.000 Flüchtlinge auf ein relativ kleines Land, wo die meisten dann Richtung nach Athen kommen pro Jahr. Und du hast halt sehr viel Gewalt dann natürlich, Kriminalität, hast eine Bewegung, hast ganz viel Auseinandersetzung mit der Polizei, Generalstreiks, also das Leben ist eigentlich flacher, also keine Ahnung, du möchtest zur Apotheke gehen, weil du was brauchst und die hat halt zu. Yeah. Und am nächsten Tag hat die auch zu. Wir haben Leute getroffen, die sind am Montag in der Früh zur Uni gegangen und dann kommt das Mädel eine Stunde später zurück und sagt, ja, die Uni haben es gerade dicht gemacht. Aber die wussten das am Freitag noch gar nicht. Yeah. Und auch die Streiks haben das, also mir fällt da immer die DOA ein mit dem General Strike Song und Generalstreik ist ja in der Fantasie vieler ein gutes Mittel, um was weiß ich was, die Regierung unter Druck zu setzen, aber okay, dann macht halt ein Land dann eine Woche Generalstreik und dann irgendwann gehen die Leute dann doch wieder arbeiten, weil es ja irgendwie entweder über die Runden kommen müssen oder das vielleicht dann doch nicht die Lösung ist. Auch diese Revolte ist interessant in Exarchia, also nachdem der Grigoropoulos erschossen wurde, haben die Kontrolle gehabt über weite Teile der Stadt und die Polizei hat sie zurückgezogen. Aber, und dann nach 2 Wochen oder was, hat man dann doch wieder Business as usual gemacht, weil keine Ideen da waren, wie man eigentlich anders, wie organisiert man sie denn anders, wie lebt man denn dann anders? Ja. Also es gibt keine Struktur, keine Organisation. Ja, sollen wir mal nochmal einen Versuch starten mit mit einem. Wenn du einen der anderen griechischen Nummern nimmst, dann bin ich mir sicher, geht's punkig ab. Jetzt ist aber keins mehr in Kyrillisch da. Da gibt's eine Band, die heißt Xasma. Chasma, das ist gut, den sprühen wir. Ja, das war die Band Xasma aus Griechenland, schätze ich mal. Ja, aus Griechenland. Die haben wir nicht getroffen. Wir haben in Griechenland dann wirklich traditionelle griechische Mucke aufgenommen für einen Film. Also auch von Typen, der in einer Punkband spielt, aber von dem ich nichts bekommen habe. Ja. Aber wir haben... Wir wollen mit dem Film halt schon weg von dem Punk-Anarcho-Klischee, also damit hat der Film vielleicht nicht so viel zu tun. Und deshalb haben wir so geschaut, okay, was für Mucke hören dann die Leute sonst noch so vor Ort. Und in Griechenland ist gerade so der Rebetiko ist ganz in, das ist so griechische Mucke aus den 20er Jahren, die sich ganz stark gegen Staat gerichtet hat und sehr eher so eine kriminellen Musik. Aber die ist... sehr langsam. Im Film, denke ich, wird es ganz geil damit. Hier will ich jetzt die Leutchen verschonen. Also mehr so viel Musik. Ja. Und so mit Bouzouki heißt, glaube ich, das Instrument. So ein, und so ein jauliges, so geht schon ein bisschen so ins Arabische vielleicht. Ja. Und ja, in Griechenland war spannend, einfach schon die Größe und dass die Leute da einfach was wollen und losgehen und wahnsinnig viel Zeit und Energie da in die Projekte stecken. Also die Leute, die wir getroffen haben, waren halt einfach schon viele jeden Tag irgendwie aktiv auf die eine oder andere Art und Weise, um da was zu reißen. Also ob die dann auf dem Plenum waren oder auf irgendwelchen Demos oder gekocht haben oder irgendein Kollektiv aufgemacht haben, da ist wahnsinnig viel passiert da gerade. Und das war sehr spannend. Andererseits war alles so ein bisschen in den Anfängen. Es hat so ein bisschen vielleicht an die 70er-Projekte hier dann teilweise so erinnert. Also es war nur alles sehr klein auch. Und dann haben sie ja danach, haben sie ja viele Häuser auch dann geräumt, besetzte Häuser. Das ist ja alles erst seit der Bankenkrise passiert, ne? Da habe ich irgendwie heute gelesen, dass sich die Anzahl der Millionäre verdoppelt hat seitdem in Deutschland. Ja. Bist du Millionär? Nee. Okay, noch nicht. Nee, noch nicht, nee. Ich habe mich noch nicht verdoppelt. Ich weiß gar nicht, was sie bei mir verdoppelt. Aber auf jeden Fall weder das Konto noch der... Vielleicht. Ja, ich meine, das war auch spannend, weil davor, also die Leute, die wir trafen, was die dann davor so für Berufe hatten, bevor sie dann keine mehr hatten. Und das war halt auch interessant, deswegen passiert da dann auch jetzt so viel, weil die davor, es waren ja ganz früh in der Webbranche, Fotografen, wir haben wahnsinnig viele Fotografen dort getroffen. Aber das ist auch ein Hungerberuf eigentlich, ein Fotograf. Was ist das? Ein Hungerberuf. Ja, Fotograf ist ja jetzt, ist ja der Florist unter den Berufen eigentlich. Hier, ja klar. Aber da drüben in Athen, da ging das scheinbar. Die haben halt dann Werbung gemacht und so Zeug. Ja. Und da war es halt so, dass ich denke, da war es halt erst einmal, man hat halt die Arbeit, da haben die auch für ganz normale Jobs viele da gemacht, auch viele für den Staat beschäftigt, von den Leuten, die wir getroffen haben. Und so aktiv waren die Leute dann eher nebenher, also abends, so hobbymäßig, revolutionär als Hobby. Mhm. Und dann, wenn aber dann wieder Job dann weggefallen ist, dann haben die Leute da mehr Zeit dafür gehabt und haben da einfach wahnsinnig viel, also Dinge auf die Beine stellen können. Das war auf jeden Fall in Griechenland spannend. Sonst noch irgendwas über Griechenland oder sind wir jetzt ein anderes Land? Vieles. Du musst mich ein bisschen, was willst du denn wissen? Wir können auch über das Essen dort sprechen. Über das Essen in Griechenland? Ja, die griechische Art zu essen oder essen zu gehen ist auf jeden Fall mir sehr viel näher wie die deutsche. Weil du bei uns hat jeder seinen eigenen scheiß Teller und isst sein Gericht. Und ich bin schon immer jemand, der den anderen in die Teller greift. Und in Griechenland steuerst halt miteinander und dann stehen die Teller in der Mitte rum und von jedem Teller nimmst halt irgendwie was runter und greifst rein. Also, das habe ich kulinarisch mitgenommen. Ach so, ja, ich bin mehr so ein Zuhause-Esser. Zu Hause? Ja, ich bin nicht so einer, der gerne Gesellschaft isst. Lieber allein vom Fernsehen. Okay. Weiß ich nicht. Wann warst du in Griechenland irgendwann mal? Nee, noch nie. Noch nie? Nee, noch nie. Oh. Ja, wir waren jetzt, weiß ich nicht, 7 Mal oder so. Ja. Ja. Ja, wir haben jetzt eine Tour organisiert, dann gehabt letztes Jahr für Markus, einen unserer Protagonisten, der so eine Stencil-Ausstellungstour gemacht hier durch Deutschland. Und wir haben halt so ganz früher geile Leute getroffen und Freunde und super Connections und das ist ja auch ein Teil von dem Projekt, dass da nicht nur irgendwie den Film gibt, sondern dass man wirklich diese Netzwerke weiter pflegt und Leute trifft. Ja. Ja. Ja, wo wir schon beim Essen sind, auf der Webseite steht da was vom Kartoffelkombinat in München. Ja. Das ja auch in einem Film vorkommt. Ja, das ist, ich glaube, das ist in Deutschland jetzt die größte solidarische Landwirtschaft. Und das war dann, das ist jetzt eher so, geht es da schon Richtung Ende vom Film, weil die kamen erst dieses Jahr dazu, weil uns dann einfach schon, wir wollten irgendwie was Handfestes, was Leute ernährt und dann, und auch wenn die Dinge in Spanien sehr, sehr groß sind, wollten wir dann auch mal so sehen, okay, was ist denn, wenn so anarchistische Ideen auf so normale Leute treffen. Mhm. Und das Kartoffelkombinat, das sind jetzt keine Anarchisten oder so, aber wenn man sich das Projekt anschaut, könnte man sagen, okay, hier Vergesellschaftung von Eigentum und hier solidarische Landwirtschaft machen auf die Art und Weise als Genossenschaft, ist doch durchaus irgendwie anarchistisch. Und deswegen haben die uns noch interessiert. Ja, erklär mal kurz, wie das funktioniert. So kurz. Du zahlst einen monatlichen Beitrag und kriegst eine Kiste geliefert oder holst dir die Kiste an so einem Sammelpunkt ab. Mhm. Und die versorgen jetzt in München, ich denke, 500 Haushalte ungefähr. Die haben jetzt gerade nochmal 50 dazugenommen. Und die haben wahnsinnig geiles Bio-Essen, das quasi direkt aus dem Vorort von München, ne? Dachau ist bekannt, in der Nähe von Dachau, kommt da das Essen her und es ist einfach ein richtig geiles Projekt, das wächst. Ja, also solidarisch, Landwirtschaften wachsen eh, aber dass man selber weiß, du die Nahrungsmittel anbaut, dass man weiß, wo es herkommt und dass es kurze Wege geht. Ja, das gibt es ja eigentlich überall, ne? So Biokiste. Das ja, ist genau. Bekannt, ne? Aber der Unterschied zur Biokiste ist halt der Biokiste, das sind halt oft das sind nur Zwischenhändler, weißt du, die kaufen irgendwo auf dem Markt ein, nach den üblichen Regeln, wo es halt billiger ist Und auch in der Bioküste steckt dann viel Zeug drin, das durch halb Europa gekarrt wird, ja, auch wenn es Bio ist. Ehrlich, ich habe gedacht, das wäre immer von der Biobauern außenrum oder so. Aber es gibt wahrscheinlich solche Biokisten. Wenn sie es kriegen, womöglich schon. Aber ich denke, dass da viel auch drin ist. Also ich kenne es von hier, weil wir hier eine hatten in Albertting. Aber was die halt dann nicht kriegen, kommt dann trotzdem von woanders her. Ja, euer und Haus, ist was anderes. Ja. Apropos Altötting. Erzähl weiter. Bei der Genossenschaft, beim Kartoffelkombinat, ist jeder Genosse, der da mitmacht, dem gehört quasi mit das Projekt, also der Traktor gehört dann allen gemeinsam. Das Land, worauf die beackern, gehört allen gemeinsam. Und das ist halt ein wichtiger Schritt, wo wir hin müssen, dass wir andere Eigentumsstrukturen schaffen. Also es ist ein wichtiger Punkt im Anarchismus oder für eine andere Welt, dass wir halt die Eigentumsstrukturen so machen, dass uns Dinge gemeinsam gehören oder die quasi auch niemandem mehr gehören, egal wie du das dann nennst. Mhm. Bei euch, wo du wohnst, also da ist es ja auch so, ne? Erklär mal was zu eurem Hausprojekt. Wann war ich da? Vor ein paar Jahren war ich bei dir in der Sendung und da haben wir gerade angefangen. Das ist, glaube ich, schon länger, ja. Also es liegt daran, ich kann mir das immer ziemlich gut merken, wie lange das ungefähr her war, weil ich weiß ja, wo ich da noch gewohnt habe. Und da bin ich, glaube ich, 2008 weggezogen. Oder 2006 war das, glaube ich. Also es kann schon gut 10 Jahre her gewesen sein. Zu dem Thema übrigens kann ich auch noch was sagen. Die Pogo-Radio-Sendung wird ja heute 14 Jahre alt. Ich gratuliere dir, danke, Rudi, danke. Allerherzlichst. Ja. Es ist mir eine große Ehre und es ist das Durchhaltevermögen. Denkst du manchmal ans Aufhören? Ja, oft, ja. Aber ich denke dann, warum soll ich aufhören? Was soll ich dann machen? Ich habe ja sonst nichts. Aber vielleicht wird dann was Neues kommen. Ja klar, wenn ich was Neues habe und es ist interessanter, dann höre ich natürlich auf. Aber solange ich nichts anderes habe, was interessanter ist. Und ich finde so Konstanten ja auch geil. Ja. Also ich bin ja eher dann so, dass mich schon immer wieder zu neuen Projekten hinzieht und so, aber so Konstanten und so Strukturen aufzubauen, finde ich spannend. Und Pogo Radio war immer. Ich habe ja auch früher. Ich nehme es angenehm zur Kenntnis, dass es immer existiert und es ist so wie ein alter Freund, der immer in der gleichen Wohnung wohnt. Ja. Seit 20 Jahren. Ja. Weißt du? Bloß, dass ich immer umziehe. Aber das wollte ich noch sagen. Ja, ist ja nicht so, dass ich immer nur an einem Dings mache. Früher habe ich ja in Bands gespielt und Fanzines gemacht. Und ich bin halt jetzt hier bei der Sendung hängen geblieben. Schau, das war auch ganz interessant bei den ganzen Protagonisten, die wir da für den Film jetzt so gehabt haben. Es waren echt viele Leute, die dann so grob unser Alter, also Ende 30 Mitte 40. waren oder Anfang 40, irgendwie so den Dreh. Und die halt so in dieser DIY-Subkultur sozialisiert worden sind. Die dann einmal weniger politische Sachen gemacht haben, aber halt jetzt wieder auf den Zug aufspringen. Also so war es bei vielen Protagonisten im Film und so war es auf jeden Fall ja bei mir auch mit dem Haus, also mit unserem Hausprojekt. Ja. Weil ich habe ja davor auch nicht so sonderlich viel politische Sachen gemacht. Und ja, da war ja noch Pogo-Rausch, ne? Das war ja auch. Ja, das war ja nicht so politisch. Ja. Das war auch von mir, also ich Dein bin Ton ja da ist mehr wieder scheiße. Dein Ton ist wieder scheiße. Dann. Ja. Okay. Dann rufe ich gerade nochmal an. So. Der Ton ist alle 24 scheiße. Ja, vergiss es. War wieder scheiße. Ich spiele jetzt einfach ein Lied. Und zwar De Lucliga Compisana. Kom igjen! kommer fram. Men jag blåser i, då går det upp för mig. Hockeyfrilla, hockeyfrilla, hockeyfrilla, hockeyfrilla, hockeyfrilla. Ja, ich bin jetzt kein so ein Elektronik-Esoteriker, aber es kann zum Beispiel bei dir auch mit dem Ton, mit der Tonqualität daran liegen, lieber Marcel, dass hinter dir ein Kühlschrank steht und der ab und zu mal angeht. Und wenn der nämlich anspringt, der Generator von dem Kühlschrank, dann kann der, wenn der im gleichen Stromkreislauf ist, in dieser selbstgebauten Butze da, wie der Computer, da kann sein, dass es dann so Probleme gibt. Ja, wir müssen optimieren. Ja. Also nochmal zurück, wie heißt das Ding? Hausbausyndikat oder wie, ich hab's vergessen, das war schon 10 Jahre her. Mietshäuser-Syndikat. Wir sind ein Hausprojekt im Mietshäuser-Syndikat. Mietshäuser-Syndikat, genau so heißt es. 2009 zwei Häuser gekauft und wohnen hier mit rund 20 Leuten. Zwei Häuser. Zwei Häuser in Altötting. Wir haben einen Partykeller, gestern war Party. Wir haben einen Proberaum, wir haben eine Töpferei, wir haben einen riesigen Garten. Heute war ich auf dem Dach, weil ein Schindel rausgefallen ist beim letzten Sturm. Und ja, ist ziemlich geil. Also die wellige Phase, weißt du, der Sturm, wo das Hausprojekt am Anfang gegründet wurde und wo wir fett renoviert haben und auch an verschiedene Grenzen gestoßen sind, die ist vorbei und wir haben 5-Jahresfeier diesen Sommer gehabt und sind jetzt echt in einer total angenehmen, relaxten Phase und ich hocke hier in einer total geilen, warmen Wohnung. Ja, cool. Ja, warm ist er eh oder ist bei euch kalt? Ja, heute war es warm, aber wir haben hier Solarheizung und Niedrigtemperaturhaus, Schnickschnack. Und es ist schon so, dass wenn ich durch Deutschland reise im Winter, also in Berlin friere ich immer. Ja, dann friert man immer, ja klar. Ja, und hier bei uns ist es geil warm. Ich habe eine Fußbodenheizung im Bad. Wahnsinn. Ja. Ja, nobel geht die Welt zugrunde. Exakt. Ja. Ja, Mietshäuser-Syndikat, das ist irgendwie so wie so ein Kettenbrief, ne? Da kauft einer oder kaufen mehrere Leute ein Haus auf Pump und mit diesem Haus können sie dann wieder ein nächstes Haus kaufen. Und so, wie so ein Krebsgeschwür zieht es dann so seine Kreise. Exakt, ja. So in die Richtung kann man sich das vorstellen. Alte Hausprojekte unterstützen neu mit der Kohle. Mhm. Also das erste Ziel ist mal nicht, dass man jetzt zu den möglichst billigsten Mieten wohnt, ja. Sondern dass quasi mit der Kohle, die dann reinkommt, man zum einen die Kosten im eigenen Haus deckt, aber auch so einen Solidarbeitrag zahlt, um neue Hausprojekte zu unterstützen. Also der Gag ist der, dass Leute ohne Geld quasi, wenn sie wollen, ein Hausprojekt machen können. Die können ihren eigenen Lebensraum erschaffen und man hat halt da dann schon sehr viel mehr Gestaltungsspielräume, wie man das hat, wenn man, naja, Mieter ist oder sich dann ein eigenes Haus kauft oder so, also jetzt allein kauft. Und die Syndikatsäulen, das hat überschneidet sich auch so ein bisschen natürlich mit dem Thema vom Film, vom Mietshäuser-Syndikat. Die Säulen, die sind halt einmal die Vergesellschaftung vom Eigentum. Also wir haben hier Eigentum, das hat quasi, kennt nur noch Besitzer. Man kann es nicht mehr verkaufen. Das kann nicht mehr als Immobilie dem Immobilienmarkt zur Verfügung stehen. Dann gibt es diesen Solidarverbund, dass man die Kohle rumschiebt und dass jeder so ein bisschen was in den Topf zahlt, womit neue Projekte unterstützt werden. Also ein solidarisches Wirtschaften auch. Und dann gibt es natürlich noch die Selbstverwaltung, DIY, eine anarchistische Säule. Und das heißt, dass die Leute im Haus sich selber ums Haus kümmern, um die Belange vom Haus kümmern. Keinen haben, der über ihnen steht, keinen Chef, sondern selber entscheiden. Was manchmal anstrengend ist. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil wenn viele Menschen aufeinander kommen, alles mehr oder weniger Individualisten. Da wird wahrscheinlich auch viel diskutiert. Ja. Ja, das kommt, denke ich, von Projekt zu Projekt, ist das unterschiedlich. Es gibt da natürlich Projekte, oder naja, du weißt, es gibt Leute, die können sich den Mund fusselig reden über ein Thema wochenlang, und andere können Dinge schnell gemeinsam entscheiden, und ja, es ist ein Lernprozess. Also es war am Anfang bei uns super chaotisch mit den Sitzungen, also woanders heißt es dann Plenum, wir sagen da Sitzung dazu. Das war super chaotisch am Anfang. Und die Leute haben das auch erst lernen müssen. Oder auch dann mit so einer Verantwortung auch umzugehen, muss man auch irgendwie lernen. Weil es ist halt einfach ein ganz anderes Verhältnis, wenn du nie Verantwortung für was hast und halt kannst immer alles auf jemand anders schieben, kannst es auf den Staat schieben oder auf die Bullen oder auf wen auch immer. Kannst immer alles auf einen anderen schieben und sagen, ja, man kann ja nichts machen. Aber wenn du dann mal die Dinge selber machen kannst, dann stehst du vor anderen Aufgaben, musst Verantwortung übernehmen. Und musst dich mit den anderen irgendwie auf was einigen, was man tut. Ja, schön gesagt. Komm, wir machen musikalisch weiter. Aus deiner Wunschliste hier. Such mal was aus. 20 Mark, Sedlmayr. Sedlmayr, sagt mir nichts. Also da sagt man schon was. Habe ich schon öfters gelesen. Ich wäre beinahe mal auf ein Konzert gegangen. Er ist geil. Ja? Ja, der 20 Mark, das ist die Hartz-IV-Hymne von ihm. Sedlmayr klingt auch ein bisschen bayerisch. Ja, der ist aber aus Berlin. Ja, ja. Ja, der heißt einfach so, deshalb heißt er Sedlmayr. Aber eigentlich denkt man immer an den Schauspieler oder an irgendwelche CSU-Parteibonzen, auch wenn es da, glaube ich, kein Sedlmayr gibt, keine Ahnung. Aber ich würde es assoziieren damit. Du hast ja auch einen wunderbaren bayerischen Nachnamen. Ja. Seehuber. Exakt. Aber nicht das verwandt oder verschwägert. Nee, der andere heißt Seehofer. Aber so, ich werde, das passt stimmt. Die ganze Zeit, werde ich gefragt. Scheiße. Seehofer, stimmt. Aber ja. Insofern wird man eine Politikerkarriere in Bayern wird mit namensmäßig bei mir, also der Name wird nicht im Weg stehen, sagen wir es mal so. Ja. Auch wenn es ein Bauerngeschlecht vom Waginger See ist. Ah. Knechte eher. Ah, ja. Ja, reden wir auch mal über einen Film. Okay. Oder was mir gerade noch eingefallen ist, ja, wegen Pogo-Radio, wegen 14 Jahre. Dass ich ja damals, als ich noch Fanzines gemacht habe, also Pogo-Presse hieß es damals noch, das Fanzine, da habe ich auch immer gerne Interviews gemacht. Nur was ich immer ziemlich ätzend fand, das war dann das Interview abzutippen. Und furchtbar. Ja, ist furchtbar. Und das kennst du wahrscheinlich jetzt auch beim Film mit den Untertiteln. Es ist der Wahnsinn. Wir haben es völlig unterschätzt. Wir haben in 4 Sprachen gedreht, wo wir eigentlich keine davon verstehen. Also Griechisch überhaupt nicht. Das ist so zum Untertiteln die Hölle. Spanisch lerne ich gerade, verstehe ich aber trotzdem nicht. Und dann war es ja so, dass in Barcelona die Leute ja Katalan sprechen und wir haben dann gedacht, okay, Katalan, ja gut, dann reden wir halt mit dem Spanisch. Dann war es aber schon so, dass die recht viel Katalan oder mehr als die Hälfte Katalan gesprochen haben oder es ihnen dann auch wichtig war, in Katalan zu sprechen. Ist das sowas wie Bayerisch und Deutsch oder ist es noch extremer? Nee, das ist schon eher sowas wie Holländisch und Deutsch vielleicht. Ah ja. Ja. Also irgendwie zwischen Französisch und Spanisch irgendwo da dazwischen, würde ich jetzt mal das so verorten. Ja. Ja, und dann gab es halt nur Französisch im Film, aber es ist nicht so viel. Und wir haben halt dann nach Leuten erstmal gesucht, die uns das haben übersetzen müssen. Und wir haben 50 Stunden Material ungefähr. Und davon wahrscheinlich 30 Stunden oder 35 Stunden in Fremdsprachen. Und haben einfach halt über unsere Netzwerke nach Leuten gesucht, die uns jeweils 20 Minuten übersetzen. Also ich glaube, wir haben 60 Übersetzer, die wir koordinieren. Boah. Und haben denen dann immer so 20 Minuten, 30 Minuten, manche haben dann einmal eine Stunde gemacht, Videofile geschickt, dann haben die das erst transkribiert, also abtippt, ja, und dann nur übersetzt, dann haben wir es zurückbekommen und der Moritz und ich haben das dann aussortiert, was wir als wichtig erachtet haben und haben das dann untertitelt, ne? Ja. Und das habe ich jetzt, ich habe mehrere Monate meines Lebens mit so Zeug jetzt verbracht. Ach du Scheiße. Ja, aber man lernt die Sprache und man lernt auch sein Filmmaterial gut kennen. Es ist jetzt nicht nur scheiße, ätzend ist, wenn man es beim Griechischen nicht versteht. Ja. Wenn man dann beim Spanischen es ein bisschen versteht, dann macht es ja Spaß, weil dann lerne ich ja irgendwie was dabei. Aber beim Griechischen, da habe ich mich dann nur mit so Timecodes orientieren können teilweise. Also es war dann schon recht schwierig. Wir müssen das auch noch mal anschauen lassen, weil möglicherweise stimmt es dann gar nicht. Also haben wir auch verschiedenste Leute übersetzt. Wer weiß, was die übersetzt haben. Nee, ich habe vollstes Vertrauen. Das war der Hammer, oder es ist der Hammer, wie viele Leute uns unterstützen und wie viele Leute mitmachen beim Projekt. Mhm. Ja. Wir haben das allererste Interview, weil du vorher wegen Geld gefragt hast, wir haben das allererste Interview übersetzen lassen. Und wir haben ja ein bisschen Geld von Filmförderung im Projekt auch. Und haben das erste übersetzen lassen und hat das erste Interview übersetzen, das war dann, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde, das hat dann 500 Euro kost. Und dann haben wir gesagt, okay, scheiße, das geht so nicht. Also die Kohle, wo soll sie herkommen? Und dann haben wir angefangen, Leute zu suchen. Also wir sind da relativ blauäugig rangegangen, auch wenn wir davor natürlich schon lange Filme gemacht haben, aber noch nicht mit so vielen Sprachen. Ja, und wie lang wird der Film dann am Schluss werden? 80, 90 Minuten. Ja. Wir wollen aber auch von dem Material, weil es wirklich viele interessante Interviews gibt, wir wollen es dann online vielleicht noch ein bisschen zur Verfügung stellen oder auf die DVD dann drauf. Mhm. Ja, und dann, wenn der Film fertig ist, fahrt er dann durch die Lande mit der DVD und führt die dann vor oder wie ist das? Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir machen wollen, also weil wir natürlich die ganzen Orte wieder besuchen wollen. Also wir wollen die Orte ja miteinander irgendwie verbinden, also den Spaniern von den Griechen erzählen, den Griechen von der Hanna und umgekehrt. Mhm. Da auch noch unsere eigenen Projekterfahrungen mit reinbringen. Also der Film hat ja ungefähr, ging ja dann los, wann bei mir auch das mit dem Hausprojekt losging. Also so Selbstverwaltungserfahrungen und so. Dann fahren wir rum, aber wie gesagt, wir wollen auf die Festivals, wir wollen ein großes Kinopublikum erreichen. Wenn das klappt, wenn der Film so gut wird, ist super. Auch Fernsehen wäre natürlich cool. Wir haben das am Anfang immer probiert, aber die haben immer Interesse gehabt, aber dann hat irgendein Gremium entschieden, dass sie irgendwie doch nicht uns co-produzieren wollen. Was aber eigentlich auch ganz cool ist, weil wir dadurch total freie Hand hatten, also keine Redaktion, die irgendwie da nur mitlabert oder so. Und dann soll das Teil ins Internet und sich verteilen. Also es ist so ein bisschen eine Einführung ins Thema, weißt du, man schaut so, okay, was machen Anarchisten hier in den paar Ländern gerade so? So die ersten Schritte in die andere Welt irgendwie oder in Richtung einer anderen Welt. Und aber auch so eine Einführung, okay, was für Prinzipien, was für einen gemeinsamen Nenner gibt es da so bei den Leuten? Und weg von diesem, ja, Graffiti Image, auch weg von dem Riot-Image, das also das der Anarchismus jetzt so in den Mainstream-Medien hat. Am Anfang des Films stand ja das Buch von Horst Stohmasser, das Buch Anarchie. Und das habe ich irgendwie zum 30er geschenkt gekriegt und das hat mir Lust darauf gemacht, mich ernsthaft politisch irgendwie zu betätigen. Ja. Also ich meine, wir haben uns ja über die APPD damals kennengelernt. Ja. Und das war geil, aber es war einfach ja nur eine Kommentierung des politischen Zustands irgendwie oder eine Gaudi oder einfach nur abkotzen oder provozieren oder. Aber es war auch ein Kommentar immer so ein bisschen. Und dann hat es mich erstmal lange nicht interessiert und dann habe ich irgendwie Bock gehabt, hey, irgendwie muss man doch was da. Und da hat mir das Buch Bock drauf gemacht. Und das Buch stand am Anfang vom Film. Moritz wollte den Film mit Horst Stohwasser machen, also die haben den zusammen begonnen, der starb dann und kurz bevor der starb, kam ich zum Projekt dazu, also wir haben uns noch einmal irgendwie getroffen, der hat einen Unfall gehabt und dann haben Moritz und ich den Film quasi zu zweit weitergemacht. Ja, machen wir noch Musik. Ja. Ja, was sehe ich da noch was? Ich meine, die spanischen Dinge oder was Französisches, was Russisches? Sag ein Land. Spanien. Spanien. Mhm. Dann ist nochmal der Piquetta, aber es ist eine schöne Nummer. Bajo el Foco. An den Piquetta, wenn wir nicht schon einmal gespielt haben, dann reicht es eigentlich. Ja, ja. Dann machen wir es nicht. Also dann sehe ich, ja, stimmt, ja. Frankreich. Nachbarland. Ja. Pendu. Pendu. Müssen wir suchen. Ist bei mir ganz oben. Ja, 01 Pendu. Ja, bei dir. Was? Brits Left Burning, Dead Candy, Scheiße Minelli, was? Driving the Salt, nicht, na, was haben wir da? Hab ich nicht. Wo schaust du da? Ich schaue einfach nur die Dateinamen an. Ach so, Pendu, ja, das ist Charge 69, Charge 69. Charge 69, ja, oder Charge 69, kannst du sagen, wie du willst. 69, ja, der ja. Franzose spricht ja. aus dir. Der Capsule hat mir das mal erklärt, dass es scheißegal ist. Also, der Capsule ist ja der Bassist von der Band. Ja. Ja. Von dem habe ich auch noch einen schönen Beitrag. Warte mal, wo habe ich denn das? Hier, Kapsul, hier, Achtung. Ah, du weißt, hier ist, Kultur ist schön. Ja, wenn wir gehen in Stuttgart, wir essen Brezel mit unserem Bier. Es ist schön. Ne? Schön. Das waren Charge 69 oder auch Charge 69 genannt. Und wir kommen jetzt zum Ende der Sendung schon. Leider. Marcel, sprech ins Mikrofon. Ich spreche, ja. Rüdi. Aber ich frage mich, welche Fragen sind denn offen bei dir? Ja, welche Sachen willst du noch erzählen? Mal so rumgefragt. Ha. Also wann kann man sich erfreuen an diesem Film? Wann glaubst du, ja, ist es soweit? Im Sommer nächsten Jahres? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also ich hoffe, dass wir jetzt bis Dezember muss eigentlich der Schnitt, so der grobe Rohschnitt fertig sein oder auch schon der Feinschnitt. Und dann muss man aber noch Ton mischen und eben vielleicht Animationen machen, Titel, Schnickschnack. Mhm. Und muss dann, ja, wir wollen auch so eine persönliche Ebene vielleicht noch reinbringen, wo ein bisschen was erzählt wird. Kann sein, dass wir da noch daran noch ein bisschen arbeiten. Und dann dauert es auf jeden Fall, weil man mit so einem Film dann ja auf dem Festival starten will. Ja. Und die Festivals spielen ja einen Film nur, wenn der dort Premiere hat. Also die großen Dokumentarfilmfestivals dann in, was weiß ich, Amsterdam oder jetzt ist ja gerade in Leipzig das Doc-Filmfest fertig. Ja. Geworden und die spielen das nur, wenn das da die Premiere ist. Ja, genau. Und dann reichst du den da ein, ja, und hoffst, dass der genommen wird und dass der dann dort irgendwo Premiere hat. Alles klar. Wenn das gut läuft, läuft es so. Und wenn es nicht so läuft, wenn der Film wieder erwarten irgendwie ein bisschen lahmarschig ist oder zu verkorkst oder die Leute warum auch immer keinen Bock drauf haben, dann fangen wir einfach so mit der Tour an. Aber wer auf Start Next geht oder auch auf unsere Homepage, der wird auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Also kann man E-Mail-Adresse angeben, kommt in den Verteiler und es gibt natürlich eine Facebook-Seite auch. Okay. Und das ist eigentlich ganz... Es ist gleich fertig hier, die Sendung. Deshalb muss ich jetzt sagen hier, das war wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 5.11. ist, dann handelt es sich entweder um einen Livestream oder um eine Wiederholung. Ich bedanke mich bei Marcel Seehuber und ich spiele jetzt noch was. Und zwar, was ich letzten Freitag gesehen habe, nämlich die Band Nitro Injectia. Und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.